Hallo? Hallo? Hi. Ich bin Insa. I'm Insa. Und ich bin seit 2 Jahren in der CEG. And I've been in CIG for 2 years now. Und ich darf euch heute vom Bevo berichten. And I would like to tell you what happened at Bevo. Und ich muss mich dabei sehr kurz fassen. And I have to keep it short. Was sehr schwer für mich ist. What's kind of hard for me. Und ich habe Gott gefragt, wie ich das machen kann. And I asked God how I can do this. Und er hat mir 2 Verse gegeben, aber ich werde jetzt nur einen vorlesen. And he gave me 2 verses, but I'm only going to read one. Okay, und da steht in Jesaja 60. Isaiah 60. Und da steht Vers 1 und 2. Verses 1 and 2. Steh auf und leuchte. Rise up and shine. Denn dein Licht ist gekommen. For your light is come. Und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. And the glory of the Lord is shining upon you. Denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt. Because the earth is covered with darkness. Und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit. And the peoples lie in great darkness. Aber über dir strahlt der Herr auf. But above you the Lord's light shines. Man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. One can see the glory of the Lord upon you. Und der Vers hat für mich 2 Teile. And for me this verse has 2 parts. Das eine ist die Herrlichkeit des Herrn. The one is the glory of the Lord. Die für mich das Bevo total ausgemacht hat. That really made the difference at Bevo. Und die so greifbar war. And that was, you could really touch it. Und das andere war eben die Dunkelheit. And the other part was the darkness. Die ich oder die Gott mir besonders über die Gott mich gelehrt hat. About which God taught me. Und das fing eigentlich schon mit der Organisation des Bevos an. It started with the organization. Wir hatten sehr viele Anfechtungen. We had a lot of attacks. Und ich habe das auch ganz persönlich mit Gott durchgearbeitet. And I really worked through it with God. Und er hat mir an einem Tag vor allem gezeigt, wie die Dunkelheit versucht, in meinem Leben Platz zu bekommen. And he showed me how the darkness tries to get into my life. Und er hat mich mit Ängsten konfrontiert. And I was confronted with fears. Von denen ich nicht wusste, dass sie da waren. That I didn't know were there. Und er hat mir genau auch die Wurzeln gezeigt. And he also showed me the root. Und ich konnte dann dafür beten. And I could pray for this. Und er hat mich davon befreit. And then he freed me from it. Und seit Samstag, and since Saturday, wo er mich befreit hat, when he set me free, merke ich einfach, wie ich die Stimme des Hirten jetzt viel besser hören kann. I notice that I can hear the voice of the shepherd much more clear. Und dass ich nicht mehr von diesen Ängsten kontrolliert werde, and that I am no longer controlled by these fears, sondern dass ich der Stimme des Hirten folgen kann. But that I can really follow the voice of the shepherd. Ja, und damit ende ich. And that's all. Hallo, ich bin die Xenia. Ich war auch auf dem Bevo und wir sind Freitagabend. Oh, sorry, no, I'm gonna speak English. Okay. we arrived Friday evening. Wir sind am Freitagabend angekommen. Saturday morning was our first service. Und am Samstag früh war der erste Gottesdienst. And Joe Schneider spoke about how we become super sheep. Und der Joe hat darüber gesprochen, wie man ein super Schaf wird. And he asked us to go into small groups. Und er bat uns, dass wir in die Kleingruppen hineingehen. That every small group would find one word to describe how we become super sheep. Und jede Kleingruppe sollte praktisch einen Begriff finden, der ausdrückt, wie wir zu einem Superschaf werden können. And there were many words like obedience and relationship. Und da gab es viele Worte, zum Beispiel wie Gehorsam oder Beziehung, and auf die es ankommt. One word really stuck with me, which was trust. Aber ein Begriff ist also wirklich da, der hing bei mir dann fest. Das war dieser Begriff des Vertrauens. And Saturday evening we had a worship night. Am Samstagabend hatten wir eine Anbetungsnacht. And it started out very intense. Oh, das hat ganz intensiv begonnen. I felt the Holy Spirit amongst us very strongly. Und der Heilige Geist war so stark unter uns, es war einfach spürbar. And I just noticed that a lot of other people also did. Und ich konnte erkennen, wie das eigentlich jedem so ging. And as the night went along, Nate asked if people wanted to go pray. Und während der Abend so ablief, bat dann Nathan, ob nicht einige auch beten möchten. So some people went to the back and had prayer. Und so sind dann einige nach hinten gegangen, um dann für sich beten zu lassen. And others just sat down and just prayed on their own. Und andere saßen einfach da und waren eben für sich im Gebet. And I also did. Und so war ich auch im Gebet. And I just realized that there were so many people who started to cry. Und ich habe einfach erkannt, praktisch, wie so viele Leute um mich herum waren, die einfach Tränen in den Augen hatten. But they weren't really touched, they were hurt. Die waren aber nicht so sehr jetzt berührt, sondern sie waren eigentlich viel mehr verletzt. And I had these thoughts, why are we in so much pain? Und ich habe mir da diese Fragen gestellt im Kopf, warum haben wir da so viel Leid, warum ist da so viel Schmerz? And why are we alone? Warum sind wir damit allein? And so I closed my eyes and I was praying. Und so schloss ich meine Augen und betete weiter. And when I opened my eyes, als ich aber meine Augen öffnete, I saw that every single person that was crying, da konnte ich sehen praktisch, wie jede einzelne Person, die da am Weinen war, had a second person sitting next to them, comforting them. Dass dazu eine zweite Person sich gesetzt hatte, die eben der Person Trost spendete. And God just showed me that we're not alone. Und Gott hat mir daran gezeigt, dass wir nicht alleine sind. And we should definitely just trust him to lead us and that we're not alone. Und wir sollten einfach ganz klar darauf vertrauen, dass er uns führt und dass wir daran nie alleine sind. And I had this song in my head from Mainstay. Und ich hatte ein Lied in meinem Kopf, Mainstay. It's called Where Your Heart Belongs. Es nennt sich Wo dein Herz hingehört. And its lyrics read You're not alone. Und wenn du da den Text liest, der heißt, du bist nicht alleine. I hear your call. Ich höre, wie du rufst. I've been waiting here through it all. Ich habe hier die ganze Zeit darauf gewartet. You're not alone. Du bist nicht allein. Come to the cross. Komm zum Kreuz. Let me show you where your heart belongs. Und lass mich dir zeigen, wo eigentlich dein Herz hingehört. And it just really shows me that we just have to set our eyes on him and trust him. Und das zeigt mir einfach, dass wir unsere Augen nur auf ihn fixieren müssen und ihm vertrauen. And we're not alone. Und so sind wir nie allein. Thank you. Dankeschön. Well, don't you wish you had been there? Also hätte ich euch nicht gewünscht, dass ihr auch dort gewesen wärt. How many people were there? Raise your hand. Wie viele Leute waren right, dort? Cool. How many people are going to go next year? Wie viele Leute werden nächstes Jahr gehen? Oh, very good. Well, praise the Lord, huh? Preisen wir den Herrn. God is moving in Austria. Gott ist in Bewegung in Österreich. We had Joel. Noel Richardson. Wir hatten Noel Richards hier. Last night, yeah. Gestern Abend. And he's like this famous worship guy. Er ist ein sehr bekannter Anbetungsleiter. I think he's a little older than me. And er ist vielleicht ein klein wenig älter really, als ich. He's just really cool. And er ist sehr he's cool. Done worship in stadiums. Und er hat Anbetung schon in ganzen Stadien geleitet. And last night he was here. We had this great, great time. Und gestern Abend war er hier und wir hatten einfach eine super Zeit zusammen. And he said something that struck me again. Und er hat mir etwas gesagt, was also wirklich mich betroffen hat. He says, I've been ministering in Germany for years. Seit Jahren bin ich schon in Deutschland und ich diene dort. I've been ministering in Hungary for years. Ich war auch schon seit Jahren in Ungarn. I've been ministering in Slovakia for years. In der Slowakei seit Jahren. I've been ministering in Czech Republic for years. In Tschechien seit Jahren. This is the first time I'm in Austria. Aber das ist das erste Mal, dass ich in Österreich bin. God is moving. Gott ist in Bewegung. God has not forgotten Austria. Gott hat Österreich nicht vergessen. And I am praying and living for the first awakening in Austrian history. Und ich bete und lebe dafür, für die erste Erweckung in der österreichischen Geschichte. We are not just a church, we are a team. Wir sind nicht nur eine Gemeinde, wir sind gemeinsam ein Team. I met with 20 leaders outside of our church this summer. Ich habe diesen Sommer mich mit etwa 20 Leitern von verschiedenen Gemeinden getroffen. Some outside of Austria, some and most inside Austria. Einige außerhalb von Österreich, die meisten aber aus Österreich. Everybody has the same thing. Und in allen geht das Gleiche vor. There's a burning. Da ist dieses Brennen. I want to show you just a few slides and then we're going to have a testimony. Ich möchte euch ja ein paar Bilder zeigen und werde jetzt ein Zeugnis geben. And then I'm going to preach a little bit. Okay. Und dann werde ich predigen. We talked about three things that we have to overcome to get on the other side. Wir haben von drei Dingen gesprochen, die wir da überwinden müssen, um auf die andere Seite zu kommen. The other side is the fulfillment of God's purpose for your life and for this church's life. Die andere Seite ist Gottes die Erfüllung von Gottes Absichten für dich persönlich, aber auch für die Gemeinde. Three hurdles. Und dazwischen sind Hürden. Hürden. I like that word. Hürden. Das sounds Hürden. Like something out of the Gladiator. Hürden. You know, everyone those guys were in the woods and they were shooting like the fire bombs at them. Über den Germanen irgendwie das hinziehen. In dem Wald und dann schießen sie die Feuerpfeile. Hürden. It reminds me of that. Hürden. Anyway, we have to get over three hurdles. Also wir müssen da drei Hürden überwinden. The first one is your heart. Das erste ist dein Herz. Every single one of us have the potential to be the most critical Pharisees on this planet. Jeder einzelne von uns hat in sich das Potenzial, einfach der kritische Pharisäer zu sein, hier auf Gottes Erdboden. Because we have the Bible. Weil wir die Bibel haben. We have the truth. Wir haben die Wahrheit. 1 Corinthians chapter 8 verse 1. 1. Korinther Kapitel 8 Vers 1. Says that knowledge makes proud. Das heißt, dass die Erkenntnis einfach stolz macht, aufbläht. We do not purposely humble ourselves before God. Wenn wir nicht ganz bewusst einfach bezwecken, dass wir uns vor Gott demütigen, by being honest about our sinfulness, indem wir ehrlich sind im Hinblick auf unsere Sündigkeit and receiving mercy, und Barmherzigkeit empfangen and living out a life of compassion, und ein Leben auch des Mitgefühls, des Erbarmens leben. What is it? 27 million or 67 million slaves in this world today? 27 million? Heute Morgen waren es 27. What is it? Sorry. Sorry, this morning it was 27 million. 27 this morning. Okay. Sorry. 27. Sorry. Thank you. I'm sorry. It's gone up since this morning. I'm imagine sorry. 27 million people today 27 Millionen woke up in slavery. Die aufwachen in Sklaverei. They have no chance to get out. They are slaves. Und sie haben keine Möglichkeit, da herauszukommen. In this world. 25,000 children died this morning. Und 25,000 Kinder sind heute gestorben. Who did not need to die. Und die hätten eigentlich nicht sterben müssen. We need to live a life of compassion and impact this world. Wir müssen ein Leben des herzlichen Erbarmens leben. Most of the world is living without Christ. Der größte Teil der Welt lebt ohne Christus. And will die. Und wird sterben. Having never heard of the love of Christ. Und hat von der Liebe Christi nie gehört. We have a lot of work. Wir haben viel Arbeit. We have a lot to believe God for. Und es gibt viele Dinge, für die wir Gott glauben müssen. We've got to get over the hurdle of a proud heart. Wir müssen über diese Hürde, wir müssen sie nehmen, den Stolz unseres Herzens. And embrace this world with the love of God. Und die Welt umarmen mit der Liebe Gottes. Number two. Hürde Nummer zwei. Next slide. Yeah, we have to get over the hurdle of our wallet. Wir müssen da diese Hürde unserer Brieftasche überwinden. Luke 16:13. You cannot serve two masters. Lukas 16, Vers 13. Man kann nicht zwei Herren dienen. Either everything you have belongs to God or nothing. Entweder alles, was du besitzt, gehört Gott oder gar nichts. Honor God. Ehre Gott. We need to honor God from what we have. Wir müssen Gott ehren mit dem, was wir haben. Number three. Punkt 3. We need to get over the hurdle of our stomach. Wir müssen da die Hürde unseres Bauches überwinden. And that means our appetites. Unsere Appetite. Just gonna name a few here. Here's just ein paar zeigen. Just one appetite. I mean, ein just Appetit. Go back to the other one, please. Just eating is an appetite. Essen. It's something that God has given us as a gift. Etwas, was uns Gott gegeben hat als seine Gabe. And yet, it's something that becomes our God. Und doch kann es für uns zum Gott werden. Because it leads us. Weil es uns einfach anführt. We get up in the morning instead of thinking about God, we think about food. Morgen stehen wir auf, anstatt an Gott zu denken, denken wir nur ans Essen. Our whole life is just being led by our stomach, our appetites. Und unser ganzes Leben wird nur angeführt praktisch von unserem Appetit, von unserem Bauch. Next slide, please. Drugs. Drogen. Next slide. Alcohol. Alkohol. Next slide. Pornography. Pornografie. Look at that guy, man. He's, schau ihn dir an. He's got problems. Er hat Probleme. Okay. Next one. Workaholic. Arbeitssucht. He cannot stop working. Kann nicht aufhören zu arbeiten. Next. Computer games. Computersucht. Spielsucht. Next one. Cigarettes. Zigaretten. Next one. I don't know what this is, but this kid's weiß got nicht, a problem. Weiß nicht, worum es da geht. Ah, der Junge, he just cannot let go of that computer. Der kann seinen Computer nicht loslassen. Maybe email or something. Or, vielleicht sind es irgendwelche E-Mails. Adrenaline. Adrenalin. Adrenaline addiction. Okay. Adrenalin junkies. One more. Anger. Wut. There's so many addictions. Es gibt so viele Süchte. Before we get into this a little bit, let's have a testimony. Bevor wir da tiefer einsteigen, möchte ich ein Zeugnis geben. About overcoming the hurdle of our wallet. Wir werden ein Zeugnis hören, wie man die Hürde an der Brieftasche überwindet. Okay, this is Jerianne. Jerianne. And she's relatively new to the church. Sie ist relativ neu in der Gemeinde. She's going to share. Okay, I'm going to hold it high. When I met my husband 8 years ago, als ich meinen Ehemann traf vor etwa 8 Jahren, I was just coming out of a very long series of bad financial decisions, and I had a mountain of debt behind me. Da hatte ich also hinter mir eine ganze Serie von sehr schlechten Entscheidungen gemacht, die meine Finanzen betrafen. And I finally had a good job. And I was, for the first time, able to pay the bills and put gas in the car to get to the job. Schließlich hatte ich endlich mal einen guten Job und ich konnte jetzt auch meine Rechnung zahlen und ich konnte sogar noch mein Benzin zahlen, um einfach zur Arbeit zu kommen. And when I met Byron, that's my husband, I could tell right away that this was someone who knew a lot more about making money than I did. Und als ich Byron traf, also meinen späteren Mann, da habe ich sofort erkannt, der kennt sich mit der Art und Weise, wie man mit Geld umgeht, besser aus als ich. He had a really nice car, he had a really nice apartment, he had great schönes shoes. Auto, schöne Wohnung, gut angezogen, schöne Schuhe. And as we got to know each other and we started to talk about what life was going to be like if we got married, where would we live? Ja, und als wir uns also kennenlernten und anfingen drüber zu reden, praktisch, wenn wir vielleicht heiraten, wo wir leben würden und was das alles dazugehört. How many kids will we have? Wie viele Kinder where wir haben würden. Christmas? Und wo wir die Weihnachten verbringen. And then we had to talk about our finances. Und dann mussten wir dann auch über die Finanzen reden. And I had to disclose this enormous debt that I was so ashamed of. Und plötzlich musste ich das einfach bloßstellen, die riesen Schulden, die ich hatte. Und ich war da so verschämt drüber. And I was trying to hide from him with borrowing my sister's shoes and sneaking out clothes from this one's closet. Und ich habe versucht, mich das ein bisschen vorzuspielen, praktisch das zu verstecken vor ihm. Ich habe mir dann Schuhe geliehen oder irgendwo praktisch da schöne Kleider genommen, damit ich da halt vor ihm gut ausschaue. And when I told him, he said, okay. We can handle that. Als ich ihm das dann aber doch dann gestanden habe, sagte er, ja, kein Problem, das können wir schon schaffen. He said, let me tell you the most valuable thing I know about making and saving money. It's called tithing. Und ich sagte nur, lass mich einfach dir das Wertvollste sagen, einfach die Weisheit, wenn es darum geht praktisch, wie man mit Geld umgeht oder wie man zu Geld kommt. And I'm embarrassed now. I had no idea what that was. I never heard that word. I don't know what that is. Das ist der Zehnte. Und ich habe nur gedacht, kleinen Moment, also davon habe ich nie was gehört. Was meint der Zehnte? Was ist das? And as he started to explain it to me, I thought, this is the craziest thing I've ever heard. You're nuts. I don't have 10% extra to put gas in the car. I'm picking coins out of the rug. Und habe mir gedacht, kleinen Moment, was sagt der 10%? Praktisch, ich habe nicht mehr Geld für mein Benzin. Wie soll das gehen? And you know, I grew up in a Catholic home where we heard things like charity begins at home, and if there's extra, we're going to give it to the family, and if the church, who knows what they're going to do with it. And ich bin in einem katholischen Zuhause aufgewachsen, und da galt einfach klar, Moment, also dass man jemandem Gutes tut, das beginnt zu Hause. Wenn du was übrig hast, spende das einfach für die Familie. And I looked at Byron and I thought I don't know what this means for us as a couple because this is kind of a big deal. Und ich habe mir so gedacht, Byron, kleinen Moment, also ich weiß nicht, was das für uns beide jetzt bedeutet hier. Das ist ja schon ein ziemlich großes Ding, was du da verlangst. And he did something really amazing. He paid all that debt. He just was er tat, war ganz erstaunlich. Er hat einfach die ganzen Schulden von mir abgezahlt. He took all of his savings and just wiped it away. Er nahm all seine Ersparnisse und hat damit einfach meine Schulden einfach gelöscht. And instantly my faith in him increased a lot. Und im selben Moment war mein Glaube an ihn also enorm gestiegen. But you know, there we were. We were going to get married, and Byron was unemployed, and I had the same job I had, which was a good job, but it wasn't a great job. And we're going to tithe, and we're going to give 10%. And trust me, Jared, the Lord's going to give it back to us. Und da waren wir in der Situation, dass wir heiraten wollten. Er hatte zu der Zeit keinen Job, und naja, ich hatte einen Job gehabt, aber dann also diesen Zehnten dazu, und wow. And I thought, well, I better trust him. He just put a lot of trust in me, wiping that away, because it was big. And he took everything that hit, all of his hard-earned money, and he did that for me. So I better trust him. Ich habe gedacht, besser, dass ich ihm vertraue. Wenn ich bedenke, praktisch, was er für mich getan hat, er hat einfach all meine Schulden gelöscht. Er hat sie getilgt. Ich muss ihm vertrauen. And I wasn't thinking about God at the time. Und in dem Moment habe ich eigentlich über Gott nicht viel nachgedacht. But he was at work in me. Aber er hat sein Werk in mir vollbracht. So we got married, and every week I would see the check go into the basket. Und sie haben schließlich geheiratet, und dann jede Woche sah ich praktisch, wie der Check da einfach sich im Korb verflüchtigt. And I would cringe. Und mit einem tiefen Krampf. Byron was so sweet, he would try to explain it to me. Jer, somebody has to take care of the church, you know, the building. Who's going to take care of that if we don't? Byron war so süß, sagt, schau mal, ich erkläre dir das, Schatzi. Das ist für die Gemeinde. Megan Jones. And I said, Byron, we just spent the whole weekend polishing brass organs and cleaning the church, and there's volunteers for that. We can't afford this. Ich sagte ihm einfach nur, schau mal, Schatz, haben wir nicht genügend schon getan? Schau mal, wir haben alles poliert, hier haben sauber gemacht in der Gemeinde. Wir haben doch alles schon eingesetzt für die Gemeinde. Also, bitte. And he said, we can't afford not to. Und er sagte nur, wir können uns das nicht leisten, dass wir es nicht machen. Have a little faith. Hab ein klein wenig Glauben nur. And I was so caught up in the bricks and mortar of it, giving to the church, that I was completely missing the point. Und ich war da so von eingenommen davon, jetzt muss ich da Geld geben, dass ich einfach den Punkt verpasst habe. And a year came and went, and God turned my lights on. Aber praktisch, da verstrich das Jahr so, und plötzlich ging mein Licht auf. And he illuminated for me that this had nothing to do with you know, the giving and the tithing or my salvation. And, you know, if I gave more, it wasn't going to mean that it changed the way he loved me. If I gave unhappy or not cheerfully, it wouldn't change the way that God loved me at all anymore. Sorry. Na, bitte. Was er mir klar gemacht hat, war, dass das gar nicht um den Zehnten ging, um das Geld oder irgendwas oder meine Errettung oder all diese Dinge praktisch, sondern der einzige Punkt war, dass Gott mich liebt. Und egal wie, dass sich seine Liebe mir gegenüber nie ändern würde. This wouldn't change the way he loved me anymore, that there was anything my kids could do that would change the way that I love them. Und ich habe da einfach diesen Vergleich gezogen. Schau, er liebt mich so sehr, denn es ist ja genauso mit meinen Kindern praktisch. Da gibt es nichts praktisch, was irgendwie bewirken könnte, dass ich sie mehr liebe. Ich liebe sie einfach. This giving was an absolute tangible and outward expression of how much faith I had that he was going to provide for me. Und mein Geben war einfach ein äußerlicher Ausdruck, den man richtig anfassen konnte, regelrecht. Das konnte man sehen und berühren und klar begreifen praktisch, dass ich ihm einfach darin gezeigt habe, dass ich ihm vertraue. I have to release my whole life to him. Not just my kids when I send them out to school, that he's going to set the angels next to them and protect them. And not just that, he's going to protect me when I go out, and my husband. And ja, es war einfach, dass ich mein ganzes Leben einfach ihm einfach hingeben musste, einfach freigeben musste. Es gab Bereiche vor, ja, dass ich praktisch für meine Kinder gebetet habe und gesagt, schau, sende Engel, dass sie beschützt sind, oder auch mich und meinen Mann. I needed to release to him my finances and know that he's going to do the right thing with my whole life. Aber ich musste ihm auch einfach meine Finanzen einfach hinlegen, um einfach ihm klar zu machen, schau, du kannst mit deinem ganzen Leben anfangen, was du möchtest. He's going to make sure that the money that we all give to the church goes where it's supposed to, because his plan is perfect. Und er stellt halt sicher, dass das Geld, was wir der Gemeinde geben, auch wirklich dort landet, wo es landen soll, weil er handelt perfekt. He's going to make sure I have everything I need from top to bottom. Und er wird auch dafür sorgen, dass ich alles habe, was ich brauche, vom Scheitel bis zur Sohle. And I could feel the strongholds release in me. Und ich konnte einfach sehen, wie plötzlich da diese Fesseln mich freigaben. And I looked at my life and I thought, okay, we've been tithing all this time. Byron's been working in the basement. Ich habe mir einfach mein Leben angeschaut und gesagt, schau, wir haben jetzt die ganze Zeit einen Zehnten gegeben. Und jetzt sehe ich, wie der Byron schon arbeitet im Keller. I still have the same job. And the Lord has provided us a house with a basement for Byron to print money in. I don't know. Und ich bin dann sehen, praktisch wie der Herr uns ein Haus gab, praktisch, und der Byron arbeitete da im Keller und irgendwie musste da Geld gedruckt haben. Because in a terrible economy, he started a new business and he flourished. His business made money, and we had opportunity to go on vacations and do great things. Und trotz dieser schlechten Wirtschaftssituation praktisch war in der Lage, einfach Geld zu verdienen. Und wir hatten sogar die Möglichkeit, in Urlaub zu fahren, und verschiedene andere Dinge wurden möglich. And, you know, I'm just praying now that God is going to release strongholds in the hearts of our church and increase our faith. Because I can't tell you what more faith feels like, but it beats the pants off of insecurity or fear and worry. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt kann ich übersetzen. Okay, jetzt bin ich einfach so, dass ich für euch, einfach für die Gemeinde bete und sage, schau mal, was Glauben einfach bedeutet praktisch. Glauben, das ist einfach, das geht durch und durch. Das dreht das Innerste einfach nach außen. And I'm praying that God's going to increase all of our offerings through his blessings on us. Und dass einfach Gott unsere Gaben einfach ansteigen lässt, damit wir den Segen empfangen, den Gott geben möchte. So good. Thank you. We can talk about the house. So if you want to buy an airplane, please see Byron. Also wenn du vielleicht ein Flugzeug brauchst, kannst du beim Byron vorbeischauen. That's what he does. Er verkauft Flugzeuge. He sells airplanes. Er verkauft Flugzeuge. Good business, huh? Ein gutes Geschäft. Hey, start tithing and God will give you an idea, huh? Ja, begin mit dem Zehnten und dann vielleicht hast du auch eine Geschäftsidee. Maybe you can sell ships or something, you vielleicht know? Können wir irgendwie so Schiffe verkaufen oder sowas. Yeah. Okay. Hey. Honor God and God will honor you. Ehre Gott, dann wird Gott dich ehren. Proverbs chapter 3, verse 9. Sprüche Kapitel 3, Vers 9. Honor God from the first. Ehre Gott von dem Ersten. Not from the end, from the first. Nicht von dem, was übrig bleibt, sondern von dem Ersten. And it says that God will fill your barns. Gott wird deine Speicher füllen. Amen. Amen. Amen. Amen. Somebody say amen. Amen. Okay, let's go to the screen and we'll look at a few verses. Schauen wir uns ein paar Verse an. In light of appetites. Im Lichte von diesem Appetit, die wir haben. Philippians chapter 3, verse 17. Philipper Kapitel 3, Vers 17. Dear brothers, let me see. Dear brothers and sisters, pattern your lives after mine and learn from those who follow our example. Liebe Brüder und Schwestern, folgt in eurem Leben meinem Muster und lernt von denen, die eurem Beispiel folgen. This is the Apostle Paul writing. Das schreibt der Apostel Paulus. Verse 18. Vers 18. For I've told you often before, and I say it again with tears in my eyes. Ich habe euch schon oft gesagt, und ich sag's euch wieder, mit Tränen in den Augen. That there are many, many whose conduct shows that they are really enemies of the cross. Dass es da viele gibt, deren Lebenswandel zeigt, dass sie in Wahrheit Feinde des Kreuzes Christi sind. These are either so-called Christians or Christians. Das sind eher als entweder sogenannte Christen oder tatsächliche Christen. What characterized the life of Christ was selflessness. Was das Leben Christi charakterisiert, ist Selbstlosigkeit. To bear the name Christian and to live a selfish life. Den Namen Christ zu tragen, dann aber ein selbstsüchtiges Leben zu leben, is to be an enemy of the cross. Bedeutet, ein Feind des Kreuzes zu sein. Your life disgraces everything that Jesus stood for. Dein Leben ist praktisch dann einfach nur eine Missgunst gegenüber all dem, wofür Christus gelebt hat. It means that his sacrifice of selflessness has no impact on your life at all. Das heißt, dass dein Opfer, dass sein Opfer, Entschuldigung, der Selbstlosigkeit überhaupt keinen Eindruck in deinem Leben hinterlassen hat. Verse 19. Vers 19. They are headed for destruction. Sie laufen auf die Zerstörung zu. Their God is their appetite. Denn ihr Gott ist ihr Bauch oder ihr Appetit. And there's so many appetites. Und da gibt es so viele Formen von Appetit. That want to become idols in our life. Die sich dazu Götzen machen wollen in unserem Leben. They want to lead our way. Die unser Leben anführen wollen. And God has given us appetites to enjoy. Und Gott hat uns da Appetit gegeben, dass wir ihn genießen können. Sexuality. Sexualität. And food. Essen. And all kinds of things. And entertainment. Alle Arten von Dingen, auch Formen der Unterhaltung. But not when it becomes our God. Aber nicht, dass das zu unserem Gott werden soll. Their God is their appetite. They brag about shameful things. And they think only about this life here on earth. Ihr Gott ist ihr Appetit. Und sie rühmen sich schändlicher Dinge. Und sie denken nur an die Dinge in ihrem Leben hier auf Erden. Their God is money. Ihr Gott ist Geld. The first thing they think about in the morning is more money. Das Erste, was sie am Morgen denken, ist mehr Geld. What do they do in the afternoon? They count their money. Was machen sie am Nachmittag? Zählen ihr Geld. How do they spend quiet time? Wie verbringen sie ihre stille Zeit, wenn sie Ruhe haben? By going through their savings accounts. Indem sie da ihre Ersparnisse durchgehen. Their whole focus is on money. Ihr ganzer Fokus ist nur auf das Geld ausgerichtet. As though they're going to live this life forever. Als würden sie dieses Leben für immer leben. Verse 20. Vers 20. But we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives. Aber wir sind Bürger des Himmels. Wo der Herr Jesus Isn't that lebt. Wonderful where Jesus lives? Wo Jesus lebt. Wow, that touches my heart. Das berührt mein Herz. And we are eagerly waiting for him to return as our Savior. Und wir warten einfach sehr darauf, dass als unser Erretter wiederkehrt. Colossians 3:1. Kolosser Kapitel 3, Vers 1. Therefore, if you have been raised up with Christ, daher, wenn du mit dem Christus auferweckt bist, keep seeking the things above. Dann suche beständig die Dinge, die droben sind, where Christ is, wo der Christus ist. Seated at the right hand of the Father. Sitzen zur Rechten des Vaters. Set your mind on things above. Setze einfach deinen Sinn auf die Dinge, die droben sind. And keep doing it. Und hör nicht auf, dies zu tun. Not on things that are on the earth. Und setze deinen Sinn nicht auf die Dinge, die hier auf Erden sind. Now let's skip down to Luke chapter 11. Gehen wir weiter zu Lukas Kapitel 11. This principle is so important for our lives. Dieses Prinzip ist so wichtig für unser Leben. We have to exhaust this next principle. Wir müssen einfach dieses nächste Prinzip wirklich bis zum letzten ausschöpfen. Because it ties right in to going over the hurdle of our heart. Denn es steht in direkter Verbindung damit praktisch, wie wir über diese Hürden unseres Herzens kommen. Our wallet. Die Hürde unsere Brieftasche, and our appetites. Unseren, dieses Bauches, unser Appetit. It says in Luke chapter 11, verse 9. Lukas Kapitel 11, Vers 9. Keep on asking. Hör nicht auf zu bitten. And you will receive what you ask for. Und ihr werdet empfangen, was ihr auch bittet. Keep on seeking. Hört nicht auf zu suchen. And you will find. Und ihr werdet finden. Keep on knocking. Und hört nicht auf anzuklopfen. And the door will be open to you. Und die Tür wird sich euch öffnen. For everyone who asks receives. Denn jeder, der bittet, wird empfangen. Everyone who seeks finds. Jeder, der sucht, wird finden. And to everyone who knocks, the door will be opened. Und jeder, der klopft, dem wird geöffnet werden. The story is preceded by a little story the Lord tells. Und diese Geschichte, these words, I'm sorry, these Verse, this principle. Oder diesen Versen läuft eine Geschichte voraus, die der Herr erzählt. He said there was this guy who had a visitor. Da war dieser Mann, der hatte einen Besucher. Who came at night and he was hungry. Und er kam spät in der Nacht und er war hungrig. And he had no food for him. Aber der Gastgeber hatte kein Essen für so ihn. So he went over to the neighbor. Also ging er rüber zum Nachbarn. And he knocked on the door. Und er klopfte an die Tür. And the neighbor yelled out the window, "What do you want?" Und der Nachbar rief aus dem Fenster, "Hey, was willst du denn?" "Who is it?" Wer ist es denn? It's me. Ich bin Franz. Der Franz. I need some bread. Ich brauch Brot. I got a friend. He just came in from Hamburg. Ich habe einen Freund, der ist gerade aus Hamburg gekommen. I've got nothing. My kids ate everything today. Ich habe nichts. Meine Kinder haben alles aufgegessen. And he said. Und der von oben antwortet. The door is open. Help yourself. Hey, die Tür ist offen. Bedien dich ruhig. Take anything you need. Nimm, was du brauchst. But that's not what he said. Das hat er aber nicht gesagt. He said, the door is locked. Die Tür ist verschlossen. Why are doors locked? Warum sind Türen verschlossen? Because of evil in the world. Weil das Böse in der Welt ist. Because of evil. Wegen dem Bösen. There was no evil, we would never lock our doors. Wenn es da nichts Böses gäbe, würden wir die Tür nicht verschließen. Because of the presence of evil, there are so many locked doors. Wegen der Gegenwart des Bösen sind so viele Türen verschlossen. We have not. Wir haben nicht. Because we don't ask. Weil wir nicht gebeten haben. We have to get into the habit of asking. Wir müssen uns das angewöhnen, dass wir beständig bitten. Jesus asked the Father to give us the Holy Spirit. Jesus bat den Vater, dass wir den Heiligen Geist empfangen könnten. The Father just didn't do it. Er hat das nicht einfach so gemacht, der Vater. Jesus asked him. Jesus hat ihn darum gebeten. In Psalm 2, verse 8. Psalm 2, Vers 8. It says, "Ask of me." Bittet mich, sagt er. And I'll give you the nations. Und ich werde euch die Nationen zum Erbteil geben. As your inheritance, ask. Als euer Erbteil, die Nationen. James chapter 4, we have not because we don't ask. Jakobus Kapitel 4, wir haben nicht, weil wir nicht gebeten haben. And many times when we do ask, we're asking in a selfish way. Und so oft, wenn wir dann bitten, bitten wir nur aus Selbstsucht. But James chapter 1, verse 5 says, aber Jakobus Kapitel 1, Vers 5 sagt, if anyone asks wisdom of God, he will give it. Wenn auch nur irgendeiner Gott um Weisheit bittet, wird er es ihm geben. And generously. Und das einfach großzügig. Just don't doubt and he'll give it. Aber bitte habt dabei keine Zweifel, er wird es dir auch geben. In the Sermon on the Mount, the Lord said, the Father knows what you're asking, even before you ask it. In der Bergpredigt sagt Jesus, der Vater weiß doch, was ihr bedürft, bevor ihr darum bittet. We gotta ask. Wir müssen fragen. Ask for his peace. Wir müssen um seinen Frieden ask bitten. For his wisdom. Um seine Weisheit bitten. Ask for forgiveness. Um Vergebung bitten. Ask for cleansing. Um Reinigung bitten. Ask to be filled with the Holy Spirit. Darum bitten, dass wir gefüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ephesians chapter 5, verse 25. Epheser Kapitel 5, Vers 25. Be led by the Holy Spirit in everything you do. Lasst euch vom Heiligen Geist leiten in allem, was ihr tut. We gotta ask. Wir müssen bitten. Holy Spirit, lead me. Heiliger Geist, leite mich. Holy hier. Spirit, guide me. Heiliger Geist, führe mich doch. Holy Spirit, fill me. Fülle mich bitte. Cleanse me. Reinige mich. Open my eyes. Öffne meine Augen. Psalm 119, verse 18. Psalm 119, Vers 18. Open my eyes. Öffne meine Augen. That I might behold something wonderful in your word. Dass ich etwas Wunderbares sehe in deinem Wort. We will understand once we're in heaven. Wir werden da zum Verständnis kommen, wenn wir in den Himmel kommen. How poor we were. Wie arm wir hier how waren. How wretched we were. Wie elend. Miserable. Wie miserabel. Blind. Blind. And naked. Und ganz bloß. Nackt. Revelations 3:17. Offenbarung Kapitel 3, Vers 17. Because we didn't ask. Weil wir nicht gebeten haben. We just lived our life. Haben wir unser Leben so gelebt. We never asked. Wir haben nicht gebeten. Asking bitten promotes relationship with God. Fördert die Beziehung mit Gott. And sometimes we don't ask because we're afraid of God. Manchmal fragen wir nicht, bitten wir ihn nicht, weil wir Angst vor ihm haben. Like the disciples. Wie die Jünger. When Jesus said, I'm going to the cross, I'm going to die. Jesus sagte, ich werde ans Kreuz gehen, ich werde dort sterben. They looked at each other. Schauen sich gegenseitig an. You know what he's talking about? Hä? Worüber redet er? No idea. Keine Ahnung. You ask him. Du frag ihn. No way. You ask him. Nee. Du fragst ihn. I'm not asking him nothing. Ich werde ihn das nicht fragen, nein. I remember what happened in the boat. Ich weiß noch, was da passiert ist, als wir da im Boot waren. No way. You ask him. Frag ihn nicht. Du I'm fragst not ihn. Asking him nothing, man. Ich frag ihn no nicht. No way, man. He's like... Ich frage ihn nicht. I'm not asking him nothing. Ich frage ihn nicht. Sometimes we're afraid of God. Manchmal haben wir Angst vor Gott. Because we have a guilty conscience. Weil wir da ein Gewissen haben, was irgendwie schuldbeladen ist. And we've done this sin so many times, we don't even want to ask for forgiveness anymore. Und wir haben diese Sünde so oft begangen, dass wir gar nicht mehr um Vergebung wollen. bitten wollen. Wir haben Angst. And so we rob ourselves by not asking. Und so berauben wir uns dessen, weil wir nicht gerade bitten. Now watch this. Und schaut. Many times the answer to God, to our question, oftmals ist es so, dass die Antwort auf unsere Frage from God is for us to seek. Von Gott die ist, nämlich dass wir suchen sollen. Lord, Herr, show me my spouse. Zeig mir doch meinen Ehepartner. Show me the one I should marry. Zeig mir doch die Person, die ich heiraten soll. Right now. Am besten jetzt. Where is she? Wo ist sie? Holy Spirit, lead the finger. Heiliger Geist. It's this one. Es Here she is. Sein. Yeah. Oh. Let's try that again. Können wir das nochmal probieren? Let's try that one more time. Noch einmal bitte. Let's do it 7 times and then I take my pick. Mal, dann kann ich aussuchen. And God's answer is seek. Und Gottes Antwort ist aber such sie doch. God, what's my gift? Was ist meine Begabung? What's my purpose? Mein Zweck im Leben. What do you want to use my life for? Wofür möchtest du mein Leben benutzen? 2 Timothy 2:21. 2. Timotheus 2:21. I want to be useful to the master. Ich möchte da nützlich sein dem Meister. Use me. Verwende mich doch. Show me where. Zeig's mir wo. And God says seek. Gott sagt nur such du. And you'll find. Und du wirst es finden. Seek. Suche du. And you'll find. Und du wirst es finden. Give me a promise, God. Gib mir ein Versprechen. God says open your Bible. Öffne mal die Bibel. And seek. Und such darin. Wise men still seek him. Weise Männer, seek. Menschen suchen ihn noch. Seek. Suche du. And you'll find. Und du wirst finden. And you know what happens? Wisst ihr, was da passiert? We start to seek. Wir fangen tatsächlich an zu suchen. And then we find. Und dann finden wir. And when we find, we're so excited. Und wenn wir dann gefunden haben, wow. Sind wir so aufgeregt und begeistert. I found her. Ich habe sie gefunden. Wow. Awesome. Wahnsinn. 1 Corinthians chapter 16 verse 9. 1. Korinther Kapitel 16 Vers 9. A door has opened. Eine Tür hat sich mir geöffnet. But many are the adversaries. Aber viele sind die Widerstand leisten. I'll start to close. Watch. We ask. Wir bitten. And God gives us many things. Und Gott gibt uns viele Dinge. He's not going to tell us to seek forgiveness. He's going to forgive us. Er sagt uns nicht, such doch die Vergebung. He might tell us to seek someone else's forgiveness. Aber vielleicht sagt er uns, wir sollen die Vergebung einer anderen Person suchen. He'll give it to us right away. Er wird es uns sofort geben. Many times he sends us on a journey to seek. Oftmals sendet er uns auf eine ganze Reise, dass wir dort suchen. And very many times as we seek, und ganz oft geschieht es, während wir das suchen, we come to a place of no access. Dass wir dann zu einem Punkt kommen, wo plötzlich der Zugang versperrt ist. We know where the food is. Wir wissen, wo das Essen ist. My neighbor has a lot of food. Mein Nachbar, der hat viel zu essen. But the door is locked. Aber die Tür ist zu. And we have to start to knock. Und wir müssen anfangen zu klopfen. And knock and keep und knocking. Klopfen. Und nicht aufhören zu klopfen. And Jesus said, keep knocking and keep Komm, knocking. Komm, mach weiter. And klopf, knock. Klopf, klopf. The greatest way to knock. Und die großartigste Möglichkeit, wie wir da klopfen können, is through prayer and fasting. Ist durch Gebet und Fasten. I've understood this more than ever before. Ich verstehe das mehr als je zuvor. In Mark chapter 9 verse 29. In Markus Kapitel 9 Vers 29. Jesus said this kind of spirit only goes out through prayer and fasting. Diese Art von Geistern kommt nur heraus, lässt sich austreiben durch Gebet und Fasten. Why could we not cast it out? Warum konnten wir nicht austreiben? Prayer and fasting. Voraussetzung ist Gebet und Fasten. There's something about fasting, it intensifies my life with God. Da dieser Punkt am Fasten ist, dass es mein Leben mit Gott einfach intensiviert. My wife and I are fasting 3 days a week for 7 weeks. Meine Frau und ich, wir werden jetzt fasten, 3 Tage die Woche für 7 Wochen. It's a 21-day fast. 21 Wochen Fasten. And we both notice when we 21 days. Tage. Not years, 21 days. We both notice that when we started eating again, aber wir haben beide erkannt, in dem Moment, wenn wir wieder anfangen zu essen, that our spiritual intensity just involuntarily just dropped. Dass die geistige Intensität einfach unfreiwillig wieder absinkt. And I said, did you feel the same thing? Moment, hast du das gleiche erlebt wie ich? So, there's nothing you can do about it. Und da kannst du nichts tun. You just return down to normal life. Einfach Landung. And this intensity that we had, und die Intensität, die wir da hatten, even though we tried to maintain it, it's not possible. Obwohl wir versuchten, sie irgendwie zu erhalten, es ist nicht möglich. It only comes through prayer and fasting. Es kommt nur durch Gebet und Fasten. Now there's many ways that we can fast. Und da gibt es viele Möglichkeiten, wie wir fasten können. Fasting, the typical way, what fasting means is water only. Eine typische Art und Weise, wie man fastet, wäre einfach nur, dass man Wasser zu sich nimmt. Jesus was drinking water only for 40 days. Jesus trank nur Wasser für 40 Tage. He's awesome. Wow. We can fast in many ways. Für uns gibt es viele Möglichkeiten, wie wir fasten. I'll suggest a fast for you, maybe for some of you. Ah, ich möchte ein paar Vorschläge machen, vielleicht für einige von uns. Fast your television for 7 days. Fastet einmal für 7 Tage das Fernsehen. Are you kidding me? Machst du Späße? I'd rather fast food than my TV. Ich würde eher praktisch Essen fasten als meinen Fernseher. I fasted my TV now for 23 years. Ich mache jetzt seit 23 Jahren Fernsehfasten. We got a little television when we came here and actually when we got married, Mary's uncle gave us a TV. Als wir heiraten, gab uns Marys Onkel ein Fernsehgerät. And I put it right in our new apartment right there in the living room. Und ich habe das mitten in das Wohnzimmer gestellt, in unsere neue Wohnung. We both went to work. Wir sind zur Arbeit gegangen. We came home. Kamen nach Hause. We had dinner. Hatten Abendessen. Bingo. Let's watch the news. Die Nachrichten. What's after the news? Was gibt's nach den Nachrichten? What's after that? Was gibt's danach? And I just was losing my intensity. My spiritual intensity was just going. Und ich habe gesehen, wie einfach meine geistliche Intensität einfach langsam beim Absacken war. I said, I haven't watched TV since I got saved, and now I'm watching TV every night. Ich habe nie Fernsehen geschaut, seitdem ich da errettet wurde, und jetzt schaue ich Fernsehen jeden Abend. And my axe, my spiritual knife, was just being dulled. Und meine Axt, mein geistiges Messer, es war einfach ganz stumpf geworden. And I would go to sleep so like unhappy with my spiritual life. Und ich bin dann so unzufrieden mit meinem geistigen Leben. So I said to my wife, let's put the TV in the closet. Ich sagte zu meiner Frau, geben wir einfach den Fernseher in den Schrank. And if we want to watch something, we'll pull it out. Und wenn wir was sehen wollen, dann holen wir ihn dann heraus. So the next day I came home from work. Dann am nächsten Tag, als ich nach Hause kam, and I went Arbeit, right to the living room and I went to pull the I went to put the TV on, but it wasn't there. Als ich dann da ins Zimmer kam und schon den Fernseher aufdrehen wollte, stellte ich fest, es war gar nicht da. But there was a Bible there. Aber es war eine Bibel da. And I started fasting from TV. Und ich habe angefangen zu fasten vom Fernseher. It's the greatest thing. Das Beste, was mir passieren kann. What do you want to fast from? You got to ask the Holy Spirit. Wovon möchtest du fasten? Bitte den Heiligen Geist. Computer games? Computerspiele? How about negativity? Vielleicht Negativität. Can you go 3 days without being negative? Können wir 3 Tage durchhalten ohne Negativität? How about a negativity fast? Ein Fasten von der Negativität. How about I will not say a critical thing for 3 days. Ich werde für 3 Tage kein kritisches Wort sagen. I will fast from being critical, from judgmental. Einfach nicht mehr richten. Some of us should start with these easier things. Einige von uns haben mit diesen leichteren Dingen begonnen. What is the sense of fasting from food if I'm just given over to addictions? Was macht es für Sinn da, wenn ich da mit dem Essen faste, wenn ich da andere Süchte einfach habe und denen folge? But you can do a food fast too. Du kannst natürlich auch praktisch dein Essen go fasten. Go to a website called Quick Fast. Und da gibt es eine Website, die heißt Quick Fasting. Quick Fast. It's a Christian website on fasting. Eine christliche Webseite, die heißt Quick Fasting. It mentions a fast I'm going to try this week. Und da ist ein Fasten erwähnt, das werde ich diese Woche ausprobieren. It's you start in the morning with raw vegetables or fruit. Am Morgen beginnst du praktisch mit rohem Gemüse. Until 3 o'clock in the afternoon. Und das hältst du durch bis 3 am Nachmittag. And then you go 40 hours on water. Und dann für 40 Stunden not nur Wasser. 40 days, it's 40 hours. Nicht 40 Tage, 40 Stunden. And after 40 hours, that'll bring you to the morning of the following day, 2 days later. Und diese 40 Stunden bringen dich dann zu dem Morgen des übernächsten Tages. And on the third day, you eat raw vegetables, raw fruit. Und am dritten Tag beginnst du wieder, indem du rohes Gemüse und rohe Früchte zu dir nimmst. Und das ist sehr gesund für deinen Körper. And every time you want to eat, you just pray. Und immer wenn du dann essen möchtest, betest du einfach. You pray. Du betest. And you say, Holy Spirit, show me what to pray for. Heiliger Geist, zeig mir, wofür ich beten soll. I can't think of anything. Show me. Ich kann mir da jetzt gar nichts vorstellen. And he will show you. Und er wird dir zeigen. And he will pray through you. Und er wird durch dich beten. And we've got to knock. Aber wir müssen klopfen. Because we've got to go over hurdles. Denn wir müssen da diese Hürden überwinden. And Satan has the gates of hell to keep us out. Und Satan hat da die Pforten der Hölle, um es da auszusperren. We're going to ask. Wir werden bitten. We're going to seek. Wir werden suchen. We're going to find. Wir werden finden. And we're going to come to a wall. Und dann ist die Wand da. Hey, what's this wall doing here? Hier los. Was soll die Wand hier? I need a door. Da muss doch eine Tür sein. Is there a door? Ist hier irgendwo eine Tür? Ah, a door. Here's a door. Ah, hier ist eine Tür. Knock, knock, knock. Klopf, klopf, knock, knock, knock. Klopf, klopf, it's klopf. Locked. Verschlossen. It's locked because of evil in the world. Sie ist verschlossen wegen dem Bösen in der We Welt. We got to start to pound. Wir müssen anfangen, wirklich gegen zu hämmern. And pound. Gegenhämmern. I and many other people in this church love the theme of the House of Healing. Ich und auch viele hier in der Gemeinde, wir lieben einfach dieses Thema, das Haus der Heilung. Grant is back from Africa. Der Grant ist wieder da, zurück aus Afrika. Grant saw supernatural healings in Africa. Supernatural. Grant hat einfach gesehen, wie übernatürliche Heilungen stattfanden. We're going to be dealing with this next week. Nächste Woche werden wir dann uns damit beschäftigen. We want to see in our church. Wir wollen es auch bei uns in der we Gemeinde see sehen. People healed of diseases you cannot be healed of. Wir wollen einfach sehen, wie Menschen geheilt werden von Krankheiten, von denen man nie geheilt werden kann. We want to see Jesus is the same yesterday, today and forever. Denn Jesus ist ja der gleiche gestern, heute und für immer. Why does it not happen? Warum geschieht es nicht? We are not asking. Weil wir nicht drum bitten. We have not, we ask not. Wir haben nicht, weil wir nicht drum bitten. We are not seeking. Wir suchen hier gar nicht. So we're not finding. Also finden wir nicht. And when we come to the door and we have resistance, und wenn wir dann an die Tür kommen und wir erleben einfach Widerstand, we walk away. Gehen wir weg. We stop knocking. Wir hören auf zu klopfen. I want to knock on this door and others are with me. Aber ich möchte an diese Tür klopfen. I want to knock and knock and knock and knock. And if it doesn't open, I want to start seeking again and asking God why. Und ich möchte praktisch dann erleben, dass wenn ich dann klopfe und sie öffnet sich nicht, am I werde ich einfach banging hard enough? Is it the wrong door? Warum ist es? Ist die falsche Tür? Do I have Tür? To kick it down? Muss ich sie einfach niedertreten? Should I get a grenade and blow it up? Oder Granate nehmen, sie einfach sprengen? How do we get through this? Wie kommen wir da durch? We gotta knock and knock and knock. And the door will open. Und die Tür wird sich öffnen. There'll never be an awakening in Austria unless we knock. Es wird nie eine Erweckung geben in Österreich, es sei denn, dass wir klopfen. Asking is not enough. Lord, send us an awakening. Herr, send uns eine Erweckung. It's not enough. We got to seek how. Nein, das ist nicht genug. Sie müssen auch suchen. Then wie we've got to find the door and bang on it, bang on it, bang on it. Und anklopfen und anklopfen und anklopfen. It's so sad that Noel Richards travels all around Europe to do concerts. Das ist so traurig, wenn man nur denkt, dass Noel Richards da in ganz Europa da Konzerte macht. All these years. All diese Jahre. And then says. Dann sagt er. I've never been to Austria. Ich war nie in Österreich. It's so sad. Das ist so traurig. Come on, it's us. Das sind doch wir. We are the next. You're the next generation. I'm the next generation. Generation. I am too. Ich auch. What did Caleb say? Hey, was hat Caleb gesagt? I'm 85 and I feel like I'm 40. Ich bin 85 und ich fühle mich wie 40. I'm 52. I feel like I'm 48. Come on, let's go. 53. Ich fühle mich wie 48. Auf geht's. Really? Come on, it's us. Wir sind. It starts with each one of us. Es beginnt mit jedem Einzelnen von uns. Every single one is a part. Jeder Einzelne hat einen Anteil. When you come daran. To worship, ihr kommt zur Anbetung. Sing. Dann singt Because auch. When you sing, you inspire someone else to sing. Denn wenn du singst, dann inspirierst du auch jemand anderen. When I'm standing in the front, I sing loud, but I sing louder when people are singing with me. Wenn ich da vorne singe, dann singe ich laut, ja, weil ich singe noch viel lauter, wenn alle Leute mit mir singen. And when the whole church is singing, I'm screaming. Und wenn die ganze Gemeinde singt, dann schrei ich regelrecht. It encourages me. Es ist so eine Ermutigung für mich. Let's start knocking. Beginnen wir da zu klopfen. Pray about what God wants you to fast about. Bete einfach darüber, was Gott für ein Fasten bei dir haben will. If you want to do a food fast, wenn du da Essen fasten sollst, do Daniel's fast. Just stop eating meat. Mach's wieder Daniel. Hör einfach auf, Fleisch How about this one? Just do a non-dairy fast. Mach einen non. Non-dairy. Also keine Milch. Yeah, no meat, keine no milk. Okay. Just do a vegetable fruit fast. Zum Beispiel Gemüse und Früchte. Or just soup. Oder eine Suppe. You know how we learn? Wisst ihr, wie wir das lernen? By doing. Indem wir es machen. And the Holy Spirit will show us. Amen. Und der Heilige Geist wird uns zeigen. You want a house of healing? We got to start knocking and knocking. Sollen and knocking wir ein Haus knocking. Der Heilung haben? Ja, müssen wir dann klopfen. Wednesday night we have a prayer meeting here. If you want to come and pray, we're going to be knocking. Mittwochabend gibt es hier Gebetstreffen. Komm und klopf mit uns. And knocking and knocking and knocking. Amen. Klopfen, let's pray. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir for who you are. We love you. Dafür, wer du bist, we thank you that we can ask and receive. Wir danken dir, dass wir bitten und that we can können. Seek and we can find. Wir können suchen und wir können and finden. We can knock and the door will be opened. Und wir können klopfen und die Tür wird uns öffnen. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute Abend hier. You've never received the love of God into your life. Und hast die Liebe Gottes nie in dein Leben empfangen. Jesus bore the nails in his hands and feet. Jesus hat die Nägel seinen Händen und Füßen getragen. Out of love for you. Aus Liebe für dich. Maybe you're sitting somewhere here alone in the back. Vielleicht sitzt du hier ganz alleine irgendwo allein so hinten. God sees you. Gott sieht dich. Nobody sees you. God sees you. Wenn dich niemand sieht, Gott sieht dich doch. You're all by yourself. Du bist vielleicht ganz alleine da. You're looking up this way. Du schaust irgendwo hierher. God sees you. Gott, der sieht dich. He sees your heart. Er sieht dein Herz. He knows your name. Er kennt deinen Namen. And he loves you very much. Und er liebt dich so sehr. Pray with me. Bete mit mir. Jesus, come into my life. Komm in mein Leben. And forgive my sin. Und vergib meine Sünde. Please. Bitte. I receive you. Ich empfange dich. As my Savior. Als meinen Retter. As my Lord. Als meinen Herrn. I love you. Ich liebe dich. Please. Bitte. Fill me with your love. Fülle mich mit deiner Liebe. God, forgive me. Gott, vergib mir. Say those words. Just say them very quietly. Sprich es aus. Ganz leise. God, forgive me. Gott, bitte vergib mir. Fill me. Fülle mich. In Jesus' name. In Jesu Namen. We pray. Amen. Amen. Amen. God bless you. Gott segne euch. Wochen haben einige von uns gefastet und gebetet. And Rob and I fasted and prayed for Bevo for 3 days from Wednesday to Saturday. Rob und ich haben gebetet für die Bibelwoche, Bibelwochenende für 3 Tage. Von Mittwoch bis Samstag. Von Mittwoch bis Samstag, genau. And we're not surprised what happened there. Und in einer Weise sind wir nicht überrascht für das, was dort geschehen ist. And then the next week, this past week, und nächste Woche, das war jetzt die vergangene Woche, we fasted again 3 days. Haben wir wieder für 3 Tage gefastet. For the Noel Richards worship evening. Für diesen Anbetungsabend mit Noel Richards. And all I can say is that heaven came down. Und alles, was ich nur sagen kann, ist, dass der Himmel einfach herabkam. And his glory was here. Und seine Herrlichkeit, die stand hier. And I got an SMS from Otmar. Und ich habe ein SMS bekommen vom Otmar. Like 12 midnight. So gegen 12 Uhr Mitternacht. And he said, tonight was the greatest evening I have ever experienced at CIG. Dieser Abend war der großartigste Abend, den ich je in der CIG erlebt habe. And God's Spirit is moving. Gottes Geist ist in Bewegung. Because we are serious. Weil wir es ernst meinen. We are serious about seeking his face for this country. Weil wir das ganz ernst meinen, damit dass wir Gottes Angesicht suchen wollen für dieses Land. Maybe there's something in your life that you want to see breakthrough. Vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, wo du einfach den Durchbruch erleben möchtest. In a relationship. Vielleicht in einer Beziehung. You've tried everything humanly possible. Du hast schon alles versucht, was irgendwie menschlich möglich ist. But the door is locked. Aber die Tür ist verschlossen. Maybe God wants you to fast and pray for that Vielleicht situation. Möchte Gott genau, dass du für diese Situation fastest und betest. When we do that, the spirit world opens up. Wenn wir dies tun, dann öffnet sich uns die geistliche Welt. And things happen in the unseen world. Und Dinge geschehen nur so in der unsichtbaren Welt. So I pray that God would put something on your heart in the coming weeks to fast for, to pray for. Und so bete ich einfach darum, dass Gott euch, jedem von euch, einfach etwas aufs Herz legen möge, wofür ihr fastet und für betet.